بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, bei den schnaubend Rennenden, den mit ihren Hufenfunken Schlagenden, den am Morgen Angreifenden, die darin Staub aufwirbeln, die dann mitten in die Ansammlung eindringen. Der Mensch ist seinem Herrn gegenüber wahrlich undankbar, und er selbst ist darüber wahrlich Zeuge, und er ist in seiner Liebe zum eigenen Besten wahrlich heftig. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Weiß er denn nicht, wenn durchwühlt wird, was in den Gräbern ist, und herausgeholt wird, was in den Brüsten ist? Ihr Herr wird an jenem Tag ihrer wahrlich kundig sein.